Diese Woche lief in der Studio Sneak Preview der Film Nowhere Special von Uberto Pasolini. Der hatte bereits 2020 bei den Filmfestspielen in Venedig seine Weltpremiere und er geht ziemlich nah. Also es war recht feucht bei uns im Kino. Das lag nicht nur daran, dass irgendwelche Deppen ihr Getränk verschüttet haben im dunklen Kinosaal. Nein, es ist eine traurige Geschichte. Es geht um den alleinerziehenden Vater John, ein Fensterputzer, der damit konfrontiert ist, dass er bald sterben muss. Er hat einen Sohn, Michael, der noch sehr jung ist. Und für diesen Sohn sucht er eine Pflege oder besser gesagt eine Adoptionsfamilie. Dabei ist er leider mit den Fakten konfrontiert, dass es die perfekten Eltern eigentlich gar nicht gibt. Denn die sucht er ja eigentlich. Bei seiner Suche trifft er auf alle möglichen unterschiedlichen Menschen. Auf Paare, die verzweifelt ein Kind haben wollen, aber keins bekommen können. Auf Pflegeeltern mit eigenen oder auch ohne eigene Kinder. Oder auf Paare, die zwar eigene Kinder bekommen können, aber einfach nicht wollen und stattdessen lieber adoptieren wollen. Aber wer ist eigentlich genau perfekt für Michael? Mit dieser schweren Frage ist John konfrontiert. Gespielt wird John von James Norton, einem britischen Schauspieler, der eine sehr gefühlvolle Performance hinlegt und man nimmt ihn den inneren Zweikampf wirklich ab. An seiner Seite spielt der Jungdarsteller Daniel Lamont den kleinen jungen Michael und finde ich auch eine extrem gute Performance. Um einen guten Eindruck zu bekommen, wie die beiden miteinander umgehen, guckt euch am besten mal die Red Carpet Bilder der beiden an. Das ist schon sehr niedlich, die beiden zu sehen und das sieht man dann auch im Film. Das Fazit. Von mir definitiv eine Filmempfehlung, nehmt euch aber dringend eine Packung Taschentücher mit.